Zur Gratulation zur Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fanden im Zeitraum vom 10. bis zum 17. Mai in der Schweiz, Nigeria und Angola Festmeeting, Gesprächsrunde, Ausstellung der Foto und Bücher der TVRK und Filmvorführung statt. In den Veranstaltungshallen waren die Fotos von den unvergänglichen Verdiensten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher über ihre Größe und die Fotos von dem Kampf der Armee und Bevölkerung der TVRK für die Einleitung der großen Blütezeit beim Aufbau des mächtigen Staates zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie »In Anwesenheit des verehrten Genossen Kim Jong-un wurde der 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas großartig gefeiert« gezeigt. An den Veranstaltungen waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern beteiligt.